Ich habe eine Erklärung abzugeben, warum ich der Einladung des Herrn Nötzel, Generalstaatsanwalt in München, mich neuerlich unter seiner Herrschaft in Gefangenschaft zu begeben, nicht folgen werde. Ich habe Herrn Nötzel bei ihm selbst angezeigt, den Versuch unternommen zu haben, mich in der Haft umzubringen. In Erwartung meines Ablebens hatte die Polizei schon ein Demonstrationsverbot für Brandenburg, wo ich mich in Haft befand, vorbereitet. Ich war am 29. Juni 2015 nach 5,5 Jahren in Gefangenschaft in meiner Haftzelle körperlich zusammengebrochen. Auslöser war die kontraindizierte Verabreichung von Salicylvaseline zur Behandlung einer offenen Wunde an der Ferse des linken Diabetesfußes. Diese Anwendung hatte eine Blutvergiftung zur Folge. Das Krankheitsbild veranlasste die Einweisung in das Asklepios Klinikum in Brandenburg, wo ich auf der Intensivstation ärztlich versorgt wurde. Die Ärzte diagnostizierten, Zitat, eine lebensbeendende Krankheit. Dessen ungeachtet erzwang der Beschuldigte in seiner Funktion als für mich zuständiger Vollstreckungsleiter meine Rückverlegung in die als Gefängnis ausgestaltete abgesonderte Abteilung des Klinikums Brandenburg. Die Verlegung verursachte eine rapide Verschlechterung meines Zustandes mit der Folge, dass das von Wundrose befallene linke Bein bis zum Kniegelenk amputiert werden musste. Dass ich überhaupt noch gerettet werden konnte, verdanke ich dem energischen Kampf meiner Ehefrau um die Rückverlegung auf die Intensivstation des Asklepios Klinikums. Ihr war es gelungen, durch Vermittlung von Gérard Menuhin die Zürcher Weltwoche für den Fall zu interessieren. Diese machte in großer Aufmachung die internationale Öffentlichkeit auf den Skandal aufmerksam. Diesen Sachverhalt habe ich angereichert mit weiteren skandalösen Einzelheiten in einem Schreiben an die Staatsanwaltschaft München II vom 9. Februar 2017 dargestellt und den Verdacht eines versuchten Tötungsdeliktes ausgesprochen, mit Rücksicht auf die zugrunde liegenden niedrigen Beweggründe kommt ein Mordversuch in Betracht. Die als Tatortstaatsanwaltschaft für die Ermittlungen zuständige Behörde des Beschuldigten hat die Anzeige nicht aufgegriffen. Stattdessen hat sie, ohne die Frage der Haftfähigkeit auf der Grundlage eines ärztlichen Gutachtens zu klären, den Strafausstand widerrufen und mich zum Strafantritt spätestens für den 19. April 2017 geladen. Solange die verantwortlichen Justizbeamten nicht zur Verantwortung gezogen und aus dem mich betreffenden Vollzugsprozess entfernt sind, werde ich der Ladung zum Strafantritt nicht nachkommen. Da die gegen mich praktizierte hoheitliche Gewaltanwendung wesentlich eine politische Verfolgung ohne rechtliche Grundlage darstellt, werde ich in einem aufnahmebereiten, souveränen Staat politisches Asyl erbitten.